16. Vergessen Sie es nicht. Não se esqueça. Schreiben Sie. Escreva. Adresse. O endereço. Bringen Sie an. Coloque. Außen. Fora de. Gepäck. A bagagem. Schließen Sie. Feche. Verschließen. Fechar a chave.